Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ich begrüße heute alle zur mittwochlichen Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik am 19. Februar 2014. Und vorher eine kurze Diskussion zum momentanen Sau, die durchs Golf getragen wird, zu der Problematik, die auch gerade in der Partei groß besprochen werden. Das wollen wir jetzt im Hauptteil nicht haben. Vielleicht werden wir nachher noch ein bisschen dazu kommen. Es ist jetzt 20.38 Uhr. Ich habe mich selbst als Versammlungsleiter vorgeschlagen. Gibt es Gegenstimmen? Gut, dann ist das so beschlossen. Die Aufnahme wird von Rolf gemacht. Wir verwenden das Mumble-Chat als für Wortmeldungen und gehen zunächst zur Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung, wo ich weder Link noch Aufnahmelinks sehe. Gibt's die beiden? Ja. Könnte die jemand mal reinkopieren? Mach ich. Wunderbar. Dann komme ich darauf nachher zurück. Ansonsten, falls irgendetwas zu beanstanden ist, bitte jederzeit während der Sitzung kurz sagen, dann wird das geändert. Ansonsten wäre die nächste Idee die Übersicht für offene Aufgaben und Projekte. Gibt es da irgendetwas Neues dazu? Das klingt nicht so. Dann würde ich diesen Schritt überspringen. Gibt es Gegenrede? Gut, dann schlage ich vor, dass wir als Protokollführer wie immer das alle machen und dann brauchen wir noch jemand, der das dann am Ende ins Wiki reinhaut. Wer möchte das machen? Mache ich. Ich habe dazu eine Anmerkung. Beim letzten Mal ist kaum mitprotokolliert worden. Also ein bisschen müssten wir da mehr drauf achten. Ja, das klingt nach einer wertvollen, konstruktiven Kritik. Bitte alle, die etwas beitragen, kurz reinschreiben, was sie gesagt haben, damit wir das dann nachhalten können, worüber wir tatsächlich inhaltlich gesprochen haben. Gut, dann haben wir ein paar Vorschläge zur Tagesordnung. Es sind momentan 4 Einzelpunkte, wovon wir einige recht schnell abarbeiten könnten. Deswegen wäre mein Vorschlag, heute mit den letzten beiden kurz anzufangen, weil das einfach kurze Informationen sind, die vielleicht besonders interessant sind für Leute, die sich das jetzt im Krähennest anhören oder für zukünftige Veranstaltungen, dass wir dann zu den inhaltlichen 2 Punkten kommen, 1 und 2. Gibt es zu dieser Vorgehensweise Gegenrede? Gut, dann machen wir das so. Dann beginne ich mit dem vorletzten. Ich habe am Montag nach der Veranstaltung bei der ÖDP hier in München mit Christian Felber gesprochen. Der hat seine Konzepte zur Gemeinwohlökonomie vorgestellt und ihn gefragt, ob er auch Interesse hätte, in einer Online-Konferenz zu uns zu kommen. Er hat das positiv aufgenommen, hat gemeint, es gab ja schon mal Gespräche, die allerdings dann mit seinem Assistenten an der Technik gescheitert sind. Und jetzt habe ich von ihm die mündliche Zusage, dass er zu uns kommt in frühestens einem Monat. Er hat gesagt, er garantiert, dass er eine Stunde bei uns ist und eventuell bis zu 2 Stunden für uns zur Verfügung steht. Jetzt würde ich nochmal einfach eine E-Mail an den verantwortlichen Organisator da schreiben, der für seine Terminplanung zuständig ist. Schauen, dass der das hinkriegt mit der Mumble-Installation, dass wir das testen können, dass das funktioniert. Und ja, dann würde ich einfach schauen, wann der nächstmögliche Termin ist. Dazu wäre vielleicht ganz interessant zu sagen, am 17. kommt sein neues Buch Geld mit Titel raus. Die Untertitel habe ich jetzt vergessen. Das wäre eigentlich ein ganz guter Aufhänger, 17. März, wenn wir das ein paar Wochen später machen würden und dann auch gleich konkret auf die Sachen eingehen, die er dort beschreibt, weil das ja in den Kernbereich von unserer AG fällt. Gibt es dazu Wünsche, Anregungen, Ideen? Also erst einmal finde ich es toll, dass du da dort was ihn gefragt hast, dass er zugesagt hat. Mir scheint, dass er nicht mehr diese Agentin in Deutschland hat, mit der ich es damals zu tun hatte, sondern dass er da jetzt wahrscheinlich jemand anderes hat oder jemand, der in Österreich ihm da näher steht, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das sehr gut, dass das diesmal scheinbar unproblematischer klappt. Damals war das also eine ziemliche also diese Frau war ein bisschen schwierig, um es vorsichtig auszudrücken. Also er hat uns gekannt, das würde mich mal interessieren. die AG und so weiter, die Arbeit, habe ich dich richtig verstanden, dass das so ist? Er hat wahrgenommen, dass wir schon mal Kontakt mit ihm aufnehmen wollten und er hat halt, was ihm im Prinzip wichtig war, war das Setting und dass das mit der Technik funktioniert, denn er hat keine Zeit, sich mit Technik und solchen Sachen auseinanderzusetzen. Dafür ist sein Assistent zuständig und seines Wissens war das so das Problem. Er wollte noch wissen, von wem das ausgeht und dann habe ich ihm mitgeteilt, dass das eine bundesweite AG ist hier von den Piraten und ja, dann hat er gesagt, gut, passt, wunderbar. Kontaktieren Sie meinen Assistenten und das werde ich jetzt dann machen. Vielleicht eine Frage dazu mit dem Buch. Hast du ihn da auch direkt drauf angesprochen? Oder ist es jetzt nur, weil es dir bewusst ist, dass der ein Buch rausbringt? Das hat er in seinem Vortrag erwähnt. Ich habe ihn nicht explizit auf das Buch angesprochen. Allerdings habe ich ein paar Fragen gestellt. Also was heißt ein paar Fragen? Ich habe gefragt, wie er zur Vollgeldreform steht. Und dann kamen noch ein paar andere Fragen von der Seite zum wegen Zinsknechtschaft. Und der Zins ist doch genau das, was so böse ist. Und da hat er eine schöne Antwort gesagt. Er möchte Zins überhaupt nicht differenziert wissen von den anderen Problematiken, von sämtlichen Renditeansprüchen. Die existieren und würde das nicht so isoliert betrachten. Das fand ich schon mal eine sehr schöne Grundaussage. Insofern glaube ich, dass das Buch durchaus einen Mehrwert bringen kann. Und ja, wäre halt wahrscheinlich auch für ihn eine interessante Sache dazu, dann direkt Stellung zu nehmen. Also auf jeden Fall wird es doch lohnen, dann erst den Termin zu machen, nachdem das Buch herausgekommen ist, oder? Das wäre jetzt genau meine Frage an euch. Soll ich uns zwei, eventuell 3 Wochen Zeit geben, dass wir das Buch quasi verdauen können und ihm dann quasi nahelegen, es wäre schön, wenn wir kurz Zeit hätten, uns mit ihrem Buch auseinanderzusetzen, bevor wir in die inhaltliche Diskussion einsteigen. Das wäre jetzt mein... Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob wir dann das so planen, dass wir das irgendwie lesen können oder ob er möglicherweise uns sogar vorher ein Exemplar zur Verfügung stellt, whatever. Jo. Das würde ich dann auch in die E-Mail reinschreiben, dass uns am liebsten wäre, einfach, wie sieht's aus, gegen Ende März? Jo. Gut, dann haben wir zumindest mal knapp 2 Wochen ungefähr Zeit. Wenn es dann Anfang April wird, ist ja kein Problem. Aber dass wir einfach die Gelegenheit haben, uns inhaltlich mit seinen Geldthesen auseinanderzusetzen, weil die kenne ich jetzt im Detail auch noch nicht. Die geht nicht notwendigerweise aus seiner Gemeinwohlökonomie hervor. Hat er was über die Demokratische Bank, die Fortschritte da erwähnt? Er hat gesagt, dass es mehrere gibt, dass sie in Österreich jetzt auch eine aufziehen, da die GLS-Bank und die anderen Banken, die nach dem System funktionieren, in Österreich nicht existieren. Und deswegen, dass sie da ihre Demokratische Bank selber aufbauen und dass das gerade in stattfindet, zusammen mit den verschiedenen Kreisen von Jungunternehmern, die sich jetzt zusammengeschlossen haben und eben diese Gemeinwohlbilanz erstellen. Und es gibt eine Petition hier in München auch, was ein irrer Erfolg wäre, wenn die durchkäme im Landtag, beziehungsweise nein, stimmt gar nicht, Stadt München, dass München als erste Großstadt quasi eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Also wenn das hinhauen würde, wäre natürlich toll, aber das wird jetzt erstmal als Vorschlag in den Gemeinderat eingebracht. Ja, sehr schön, also da müsste man was vorangehen. Also es war dann das Ding, was mich interessiert dran an der ganzen Gemeinwohlökonomie. Ja, er hat auch, wie gesagt, die Prinzipien kurz erklärt. Die verschiedenen Webseiten sind da. Also jeder kann sich da ganz gut informieren, auch anhand von seinen Büchern. Gibt es jetzt zum Terminen und zur Organisation von dem Gespräch mit Felber noch irgendwas zu besprechen? Gut, dann packe ich das in eine E-Mail, schicke es an seinen Assistenten, hoffe auf positives Feedback und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Position von Schulmeister zur Finanzkrise und zur Währungsunion. Wer hat es eingestellt und kann was dazu sagen? Ja, Anlass ist eigentlich, dass wir seit circa 10 Tagen, glaube ich, oder 2 Wochen einen neuen Schreiber haben auf der Mailingliste. Das dürften die meisten ja schon bemerkt haben, MoneyMind ist ein Synonym. Wer den Namen, der sich dahinter verbirgt, nicht kennt, ist Wolfgang Theil, T-H-E-I-L. Und ich finde, dass er die Mailingliste eigentlich positiv befruchtet hat, um es mal so deutlich zu sagen, mit den Texten, die er da geschrieben hat. Also ich habe die als angenehm empfunden, auch sein Stil, seine Umgangsweise, wie er auch dann reagiert hat auf diejenigen, die auf ihn geantwortet haben. Ein Schwerpunkt war deutlich erkennbar. Er sagt, dass eine geldtheoretische, also geldtheoretische Arbeit verknüpft werden sollte mit einer historischen Analyse, die, so, die eigentlich auch eine Machtkonstellationsseite besitzt. Und das hat er dann anhand der von verschiedenen Links dann zur Verfügung gestellt, was er damit meint. Und da hat halt besonders herausgestochen der Stefan Schulmeister, den er da am meisten halt herangeführt hat oder zitiert hat. Das ist jetzt interessant, weil ich ja unabhängig von ihm die letzten paar Sitzungen selbst schon immer an den Schulmeister gedacht habe, aber vieles von dem gar nicht kannte, was der Moneymind da zur Verfügung gestellt hat als Links. Ich weiß nicht, inwieweit die Leute hier das überhaupt alles mal bearbeitet haben. Einige, Rolf, du hast geantwortet, du scheinst da einiges gemacht zu haben, gelesen zu haben. Mit Wische habe ich geredet, dem habe ich gestern nochmal das eine zur Verfügung gestellt, ich weiß nicht, ob er es gelesen hat. Und da wollte ich einfach wissen, inwieweit Stefan Schulmeisters Positionen hier was für ein Echo sie haben und wenn dann ein Interesse besteht und ein positives Echo da ist, ob wir ihn einladen sollten. Es war bisher immer so eher so theoretisch, Schulmeister, ja, haben wir Namen immer genannt, aber aufgrund dieser Mailingliste-Geschichte letzte Woche, denke ich, ist jetzt eigentlich für mich klar, dass er ein interessanter Gesprächspartner wäre. Also das ist mal der Grund für den Top. Gut, dann Rudi. Rolf. Ja, also ich bin auch hoch erfreut über den Neuzugang. Ich denke, dass er sich hier auch künftig weiterhin sehr produktiv einbringen wird. Und Schulmeister finde ich auch interessant. Und dazu denke ich, sollten wir uns daran erinnern, dass wir ganz Ähnliches hier in der AG auch schon mal andiskutiert haben, dass halt die jetzige Situation extreme Vermögensungleichverteilung bei gleichzeitiger deregulierter Finanzwirtschaft halt ein Phänomen ist, was historisch nicht neu ist und dass sich das zu wiederholen scheint, und insofern haben wir da, glaube ich, auch gute Anknüpfungspunkte zu den Positionen von Schulmeister. Den hier auch mal einzuladen, finde ich auch gut, und das haben sich ja auch schon einige mit seinen Inhalten beschäftigt. Ich denke, dass das sehr fruchtbar sein wird. Bin ich dran? Ja, entschuldige. Ich wollte mal was Generelles zu Matthias' Ausführungen sagen, beziehungsweise Matthias auch eine Frage stellen, aber ein kleines Vorwort. Wenn ich mich auf einer Mailingliste mit einem Synonym anmelde, also anonym anmelde, dann tue ich das, weil ich nicht möchte, dass mein realer Name bekannt ist. Und wenn ich dann auch so unterschreibe unter meinem E-Mails und so weiter. Also ich hätte ganz gerne entweder von Matthias den Nachweis, dass diejenige Person ihm explizit gesagt hat oder mitgeteilt hat, dass er den Namen hier nennen darf. Ansonsten bitte ich darum, aus der Aufnahme das zu streichen. Jo. Schreibe die Minute auf ins Pad. Jo, wunderbar. Dann nachher bitte rausschneiden. Danke. Noch was direkt? Nee. Gut, wunderbar. Die nächste Wortmeldung war Wischer. Also den Moneymind fand ich auch super. Seine Texte, die er geschrieben hat, hat sich, denke ich, da gut eingelebt. Schulmeister habe ich jetzt auch schon ein bisschen was gelesen. Gestern habe ich gelesen, dieses Vorabwicklung, der finale Schritt in den Wirtschaftskrieg. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht, ja, also dieses Paper, diese 12 Seiten, könnte man quasi mehr oder weniger 1:1 ins Piratenprogramm schreiben. Also der ist auf jeden Fall jemand, mit dem man hier reden kann und der sicherlich hier auch hohen Anklang in der Partei finden würde, mit diesen Thesen, die er zumindest in dem Paper gefasst hat. Gut, noch mehr zu dem Tagesordnungspunkt? Hast du da schon konkret eine Vorstellung, wann wir den einladen wollen? Also ich weiß nicht, wer einen direkten Draht zu ihm hat. Das ist also für mich ein absoluter Cold Call. gegenüber ihm. Also man hat ja hier im Augenblick sensibel darauf reagiert, dass man annimmt, wenn jemand mit Synonym kommt, dann will man nicht wissen, wer sich dahinter verbirgt. Gut, habe ich es vielleicht unterschätzt, weil ich überhaupt nicht diese Interpretation oder diese Wahrnehmung jemals hatte. Also ich bin ein skalarer Vertreter von Klarnamen und das weiß hier auch jeder und so weiter. Er ist mit mir schon seit längerem Kontakt über meinen Blog, daher kenne ich, habe ihn dann über Nikolaus Hofer gefragt, wer das ist und dass er Kontakt mit ihm aufnehmen soll. Er hat dann auch den Kontakt aufgenommen und von daher weiß ich den Namen, habe dann auch recherchiert und so weiter und habe dann auch einigen Leuten wie Bene, Wischer und ein paar anderen dann auch schon in privaten Telefonaten gesagt. Also ich habe da, wie gesagt, überhaupt nicht daran gedacht, dass das jetzt irgendjemand hier, dass das ein Geheimnisverrat wäre oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, das liegt wahrscheinlich an dem Umstand, weil ich über mit offenem Visier arbeite und diese Anonymität da jedes Mal wahrscheinlich unterschätze, dass das jemand als guten Grund haben könnte, dass er das nicht will. Also das ist ein Wahrnehmungsproblem. Also wenn da der eine oder andere sich da pikiert fühlt, da bin ich um Entschuldigung, aber ich kann das einfach immer noch nicht nachvollziehen, diese Vorgehensweise. Gut, dann auf der Mailingliste mal rumschicken, einfach mal fragen, wie es aussieht. Hat jemand irgendeinen Kontakt dazu? Kann jemand einladen? Einfach mal dazu einladen und dann mal schauen, was an Echo zurückkommt. Du kannst natürlich auch noch privat die einzelnen Leute ansprechen, Matthias, und dann einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Ist ja ein klassischer Fall von Kaltakquise, weiß man nicht, ob und was dabei rauskommt. Gut, dann würde ich sagen, springen wir im Pad nach oben und Moment. Da war ja auch ein YouTube-Video dabei mit der Frau Herrmann, also bei dieser grünen Werkstatt. Vielleicht ist sie der Hebel oder die Kontaktperson, über die man das erreichen könnte. Das habe ich mir überlegt, natürlich die letzten Tage und so weiter. Wie gesagt, der Top ist ja auch noch die Positionen, also die Positionen dieser verschiedenen Machtkonstellationen, die er geführt hat und seine doch sehr dezidierte, zugespitzte Position auch zur Währungsunion, die in der Aussage gipfelt, entweder es fällt die Währungsunion oder es fällt der Finanzkapitalismus. Also wir wollen jetzt den Top nur vor dem Hintergrund, ob wir Schulmeister hier einladen, abwickeln und dann sofort weitergehen oder thematisch behandeln. Frage an alle. Ja, ich kann nur thematisch nochmal sagen, was gerade Matthias gesagt hat, steht ja in diesem Papier, von mir erwähnten Papier drinne. Und ich glaube, die These, wie gesagt, könnten hier die meisten auch vertreten. Also ist sicherlich eine interessante These, wo man auch mit d'accord gehen kann, dass entweder das eine oder das andere sich sozusagen auflöst. Auf jeden Fall, der Mann ist interessant. Ich habe es da im Auto gehört. Und ich finde, egal ob man mit ihm übereinstimmt oder nicht, ich plädiere dafür, dass man ihn einlädt. Punkt. Ja, Entschuldigung, das hast du wieder rein auf die Einladung fokussiert. Inhaltlich habe ich eben nachgefragt, Julim, hast du diese Papers und die YouTubes schon verarbeiten können? Kurz bevor Julim antwortet, Matthias, kannst du kurz die Dinge reinstellen, ja, okay. Die Links, einfach ins Pad, damit Leute, die sich interessieren, dann auch auf die Links klicken können. Danke, entschuldige, Julim. Wegen meinem begrenzten Zeitbudget höre ich das am liebsten als YouTube im Auto. Und also seine Theorie da mit den wechselnden Bündnissen, mit der Einteilung von einer Stadt Kapital gegen Arbeit, dann hat er praktisch Realkapital und Finanzkapital und dann die Arbeit und mit sogenannten wechselnden Bündnissen, wobei das Finanzkapital sich eigentlich nie mit der Arbeit verbündet, sondern nur mit dem Realkapital, wenn es von der Arbeit bedrängt wird. Tja, ich habe mich leider nicht genug dafür interessiert, nicht genug damit beschäftigt. Ich habe die Papers noch nicht lesen können. Nur ich finde, so wie er das darstellt, wird es genug Anlass zu Diskussionen von Leuten, die sich mehr damit beschäftigt haben oder bis dann beschäftigen werden. Und unser AG würde ihn gut, es würde uns gut tun, mit ihm zu reden und wir müssen nicht mit ihm übereinstimmen. Weitere Meinungen? Matthias? Ja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass viele noch nicht so dran gearbeitet haben. Ich meine, Rolf hat zum Beispiel eine Erwiderung seiner Position in schriftlich hervorragender Weise hier versucht. Der ist auf das Thema also schon eingestiegen. Jetzt habe ich, muss ich ganz kurz unterbrechen, nämlich Wischer, vielen Dank. Benutzer Moneymind hat sein Profil bei der Piratenpartei angelegt mit Klarnamen oben. Das wird mich natürlich jetzt einen Stein vom Herzen fallen, Rudi, dass er von sich aus da gar kein Geheimnis drum macht. Vielen Dank für diese schnelle Recherche an Wischer. Die Situation ist aber noch etwas komplexer. Er ist also einer der wenigen Forscher, die auch wirklich ganz tief in einem dieser Vorträge oder überhaupt in seinen Vorträgen sich mit der Veränderung einer dieser Machtkonstellationen beschäftigt hat, nämlich mit den 30er Jahren. Das habe ich noch von keinem anderen bisher so eine Aufarbeitung erlebt. Also da ist er liest sogar eine Originalbiografie von Roosevelt, hat er gesagt, in dem YouTube-Video. Er hat aber auch sehr viele andere Sachen. Auch Werner hat er berücksichtigt, The Princess of the Yen und viele andere Details könnte ich jetzt hier aufzählen und so weiter. Also er macht eigentlich genau das, wo Moneymind gesagt hat, wir dürfen nicht nur rein Geldtheorie machen, sondern wir müssen die Geldtheorie in einen Zusammenhang stellen, in Abläufen, in Zyklen denken und so weiter. Vielleicht Konstellationen versuchen da zu erahnen, die wiedergekommen sind. Und da ist natürlich dann auch die Kritik teilweise da, inwieweit diese Sichtweise so an einigen Dingen heute scheitert. Also zum Beispiel, Rolf hat es ja gebracht, Realkapital und Finanzkapital vielleicht nicht so klar zu trennen sind. Dass diese neuen Formen, diese Hyperglobalisierung, die wir jetzt haben, vielleicht auch nochmal so neuartige Konstellationen gebracht haben, ach, dass es da auch irgendwie schwierig ist, das durchzuhalten, seine Sichtweise, die er anlegt. Und also ich würde da schon bitten, vielleicht nicht heute, aber vielleicht dann bis zum nächsten Mal doch die Arbeiten etwas stärker mal heranzuziehen, dass wir auch in eine inhaltliche Debatte da hineinkommen, ob da ja Mitglieder hier sind, die wirklich dann sagen oder Argumente finden, wo sie sagen, nein, also da kann ich das entkräften, da ist das da ist er da irgendwie doch auf einer theoretischen Sichtweise, die so nicht mehr haltbar ist heute. Aber wie gesagt, ich finde es hochinteressant, wie er das aufzieht. Mir fällt jetzt wirklich kein einziger anderer ein, der das macht. Er tut auch erwidern gegenüber Wolfgang Streeck, der ja auch von anderen Kritik erfahren hat, Christoph Deutschmann zum Beispiel, dessen Buch, mir scheinen sowieso die älteren Forscher, Scharf, Flassbeck und andere, in der Diagnose dann mit der Währungsunion immer Hankel, den habe ich jetzt vergessen noch, dann eher in die Diagnose zu verfallen, das muss wieder aufgelöst werden, weil die und die Vorteile mit verbunden sind. Und da gibt's halt die Jüngeren, habe ich den Eindruck, die da irgendwo das genau andersrum sehen und sagen, da gehen wir genau in die Falle wieder hinein der Spekulanten und der Finanzmärkte, dass wir da praktisch gegeneinander ausgespielt werden und wieder Devisenspekulation und vieles mehr zulassen. Also diese grundsätzliche Frage, die ist so wichtig, dass die auch für den Disput innerhalb der AG eine Rolle spielen könnte. Also gerade was die Währungsunion-Frage angeht. Geht mein Mikro eigentlich? Ah, man hört mich. Hi. Ich habe mal recherchiert, also es gibt ein Buch Eigentum und Verpflichtung von dem Wolfgang Theil. Das hört sich sehr, also so von der Einleitung sehr interessant an und scheint eine gute Basis zu sein für weitere Betrachtung. Habt ihr mal geschaut? Ich hatte es vorhin mal reingestellt, so ein 22-Seiten-PDF oder so. Das ist schon im Anfang der 2000er Jahre im Metropolis Verlag entschieden und ist heute noch auch sichtbar auf der Seite von Eigentumsökonomik, soweit ich weiß. Link? Also Moneymind ist wirklich jemand, der seit Jahren in den ganzen geldtheoretischen Foren, ob das Gelbes Forum war, der schreibt bei Flassbeck, hat er erst die letzten Tage einen Hinweis gegeben. Ich glaube, Rudi, du hast das dann gebracht mit Geestricht und so weiter. Er hat mir auf meinem Blog vier oder fünf Kommentare geschrieben. Da habe ich also vieles von Albert Hahn, der die Kredittheorie in Deutschland 1920 schon formuliert hat und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Er ist eigentlich überall präsent und es ist eine wirklich wunderbare Entwicklung, dass er hier mittlerweile so viel Respekt vor unserer Arbeit hat. Er hat ja gesagt, vieles, was bei uns in den Wiki-Artikeln steht und so weiter, dass wir da tolle Arbeit in vielerlei Hinsicht schon gemacht haben. Und jetzt tut er so uns einige blinde Flecken versuchen aufzuzeigen, wo er meint, dass es noch eine Ergänzung bedarf oder wo wir noch nicht drauf geschaut haben. Auch vor dem Hintergrund einfach die Diskussion heute Abend mal über so jemand, der schon so lange da mitspielt. Und bei der Eigentumsökonomik sagt er ja, das interessiert dich vielleicht, Stefan, unten, du hast ja auch immer über Heinsohn nachgedacht, dass diese rechtliche Seite, die Heinsohn eingeführt hat, klar, die Pfänder, die müssen über ein Rechtssystem praktisch, müssen die einklagbar und einforderbar sein. Und das ist die Leistung von Heinsohn. Aber die makroökonomische Analyse der beiden Forscher in Bremen, die verwirft er total. Also da tut er ganz klar auch Stellung beziehen. Also er hat sehr viele verschiedene Elemente zusammengeführt und ist eigentlich schon bis zu einem gewissen Maße zu einer Synthese gelangt und betrachtet auch Einet, Lord Turner und die Entwicklungen dort. Also das ist schon jemand, der hier ja mehr als ein Jahrzehnt an diesem Thema arbeitet. Klingt nach spannenden Diskussionen. Ja, deswegen dieser energischen Auftritt heute hier, damit wirklich auch die Leute sich damit beschäftigen und nicht nur wieder jetzt über Einladung Schulmeister geredet wird, sondern dass doch mal ein bisschen stärker reflektiert wird. Botschaft ist, glaube ich, angekommen. Gibt es dazu noch weiteren Diskussionsbedarf? Gut, dann verabschieden wir uns mit dem Appell von Matthias, sich mit der Thematik entsprechend zu beschäftigen. Bis zum nächsten Mal. Aus Tagesordnungspunkt und gehen zum nächsten über. Und beim nächsten geht es um, wurde gerade was umgestellt, Banken in die Schranken aus dem Europawahlprogramm erklären. Piratus. Ja, ich habe das jetzt mal vorgezogen, weil das ganz schnell abgehandelt ist. Ich habe mit der Online-Redaktion ausgemacht, dass wir Banken in die Schranken besser und deutlicher erklären. Und Monopol ist hellauf begeistert und möchte gern, dass wir das tun. Und deshalb ist die Frage, wer jetzt bitte sich da mitmachen möchte. Und ja, ich würde sagen, einfach die Leute, die wirklich daran teilhaben wollen, sollten sich jetzt einfach mal hier im Pad eintragen. Und dann finden wir untereinander irgendwie einen Termin und sprechen uns ab, wie wir das machen. Also ein guter Zeithorizont wäre vielleicht so 2-3 Wochen. Also in dem Zeitbereich sollte das Ding fertig werden. Jo, es tragen sich bereits Leute ein. Das ist gut. Macht das, macht da zusammen eine schöne Geschichte. Schick's eventuell nochmal über die Mailingliste. Hast du wahrscheinlich eh schon gemacht, Piratus. Und dann glaube ich, dass das eine coole Geschichte wird. Gibt's dazu noch mehr? Von meiner Seite nicht. Wischer sollte vielleicht noch mitmachen, weil er ja eh in der Online-Redaktion ist. Und ansonsten, wie gesagt, alle, die sich berufen fühlen, da was beitragen zu können, sollten sich da mal eintragen. Von den Leuten, die ich jetzt nicht sofort erkenne, wäre es gut, wenn sie mir irgendwie eine E-Mail-Adresse oder irgendwas dahinter schreiben, damit ich Kontakt finde. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe ja auch schon was zur Gliederung und so geschrieben und ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass man da Artikel schreibt, um dieses Thema in aller Ausführlichkeit abzuarbeiten. Ja, wir haben da auch ein bisschen Platz. Also das heißt, wir können da mal locker 800 bis 1000 Wörter raushauen. Und ich glaube, da finden wir schon genug Infos, die da reinpassen. Wunderbar. Dann viel Erfolg bei der Erarbeitung von der Erklärung. Und dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Artikel, wie Staatsanleihen funktionieren, als Mehrheitsmeinung abstimmen. Hatte noch eine Wortmeldung, hast du übersehen? Entschuldige. Ja, hat sich teilweise schon erledigt durch Wichers Beitrag eben. Wicher, wo hast du diese Gliederung und so weiter hinterlegt, von der du eben da, oder diese Struktur? Da muss ich gleich einhaken. Also das ist alles in einem SG Online-Pad. Ich würde ungern, bevor wir anfangen, das jetzt freigeben. Wir können das nicht irgendwie schützen. Und damit da nicht drin rumgefuscht wird, würde ich gerne das jetzt rauskopieren dir und hier meinetwegen, was Wischer geschrieben hat, reinkopieren. Wenn der Text dann fertig ist, dann können wir das ja gerne freigeben, dann können alle sich dort austoben. Also ich möchte das nicht nochmal so erleben wie beim letzten Mal. Also erst einmal habe ich selbst mit Wischer vorher gesprochen über das Thema und wir sind da zu einer dreiteiligen Gliederung gekommen, hauptsächlich auf seinen Impuls heraus. Und ich nehme an, dass es darum geht, Wischer, dass du das dort eingetragen hast. Das andere irritiert mich jetzt ein bisschen, so Pets ja zurückzuhalten, Piratus, weil was ist denn passiert? Ja? Du hast jetzt wieder da anfangen. Warte mal, Matthias. Also Piratus, du kannst die Pet hier hinstellen, reinstellen, ist kein Problem, es ist eh offen, kann sich jeder angucken und damit will ich es belassen. Ja, das ist ja genau die Gefahr, die ich sehe. Welche Gefahr? Ja, du hast noch nie erlebt, dass ein Pet getrollt wird, oder? Du hast doch eine Sicherheitskopie von einem Pet und einen Timeslider. Das ist doch, wenn tatsächlich ein Troll auftreten kann, kann man das doch immer noch sperren. Wo wir nachher den Text, weiß nicht, ob wir den Text, wenn wir ihn formulieren, da rein, direkt reinmachen, keine Ahnung, was wir jetzt sowieso sehen, also. Ich kopiere mal, das, was du geschrieben hast, schon mal hier in das Pad rein. Das kannst du machen, ja. Also, das Pad ist ja eh noch, der Rest ist ja eh noch nichts drin in dem Online-Pad. Ob das das Arbeitspad wird, weiß ich nicht. Gut, wunderbar. Noch Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Nein, gut, dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Artikel, wie Staatsanleihen funktionieren, soll als Mehrheitsstimmung Meinung abgestimmt werden. Bitteschön. Ja, das habe ich reingestellt. Bunky, vielleicht kurze Erwähnung, ich habe meinen Namen geändert, weil mein System abgeschmiert ist und ich schaff's nicht mehr, mich unter Bunky einzuloggen. Insofern, gibt ja einige, die hin und wieder ihren Namen ändern. Ich es als notwendig angesehen, diesen Artikel abzustimmen. Das war ja schon mal vor einem halben Jahr oder sowas. Stand ja zur Debatte, woraufhin Axel erheblich den Artikel mit den Grafiken, mit sehr detaillierten Grafiken aufgemöbelt hat. Da wollte ich jetzt erstmal fragen, inwieweit Piratus, du sagen würdest, dass der Artikel reif ist, inwieweit die anderen sich jetzt so weit reingelesen haben, dass sie sagen könnten, ja, können wir abstimmen, können wir so durchgehen lassen. Thomas hat auch was dazu geschrieben. Vielleicht erstmal damit, ja. Ja, dann kann ich gleich was dazu sagen. Also wegen mir gerne. Ich finde den ausgereift, den Artikel. Ich habe jetzt, nachdem du das angekündigt hattest, noch ein klein paar Veränderungen gemacht, noch ein bisschen mehr erklärt. Ganz am Anfang, um das Thema, warum ein Konto bei der Zentralbank nicht überzogen werden darf. Dazu habe ich dann nochmal, weil das für viele nicht erklärbar war, aus dem Artikel 23 EU-Verträge nochmal dazu gepackt, welche Sekundärgesetzgebung da existiert. Habe ich auch verlinkt an Punkt 2. Ja, ich habe die Links jetzt richtig eingebaut. Die sehen jetzt ein bisschen schicker aus. Die waren vorher im Text drin. Und wir können natürlich über das diskutieren, was unten drunter steht. Also Fazit und sowas, da hat sich Axel ausgetobt. Das können wir sicherlich noch ein bisschen einnorden, weil ich finde auch, dass da Axel seine Formulierung enthalten so große Sprünge, die man dann vielleicht sehr schlecht nachvollziehen kann. Und von daher könnte man die sicherlich ein bisschen verständlicher schleifen. Und ich finde den Vorschlag, der da gemacht worden ist, auch schon sehr gut. Also ich bin da völlig offen. Also insbesondere auch diese Baustelle, die hier besprochen wird, wer besitzt die Staatsanleihen, wie können wir die auch gerne rausnehmen? Ich hatte mir jetzt nicht mehr die Mühe gemacht, da noch tiefer einzusteigen. Also wegen mir können wir das rausnehmen, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt wichtig als Mehrheitsmeinung. Das kann sich ja auch jederzeit ändern. Nehmen wir das erstmal raus. Das kann man irgendwo anders ablegen zwischendurch. Vielleicht ist auch die am Ende des Artikels gibt es ein Schema Geldvermögen Verschuldung. Das ist zwar nicht schlecht, um zu zeigen, dass Geldvermögen immer Verschuldung gegenübersteht. Er passt aber nicht ganz so zum Thema Staatsanleihen. Also vielleicht ist dort eine Grafik mit Staatsverschuldung oder so passender, wenn überhaupt eine Grafik dort angemessen ist. Ja, die kann gerne raus. Ich habe das jetzt schon rausgelöscht, wer die Staatsanleihen besitzt. und wegen mir können wir auch gern hier diesen Alternativvorschlag fürs Fazit übernehmen, wenn das den anderen auch in Ordnung geht. Und ansonsten und die Grafik immer rausholen. Die hatte ich nur reingepackt, weil ich sie auch in meinem Vortrag drin hatte. Ja, also ich finde das super. Der Artikel ist wirklich sehr detailliert und darauf aufbauend kann man, wie das auch in den letzten Mittwochs Mumbles angeklungen ist, Artikel schreiben und sagen und wissen, dass man da die Mehrheitsmeinung hinter sich hat, wie Patrick das formuliert hat. Insofern, also würde ich mich für den Artikel aussprechen und also eine Empfehlung, positive Empfehlung für den Artikel abgeben. Ja, also dann würde mich jetzt noch interessieren, was die anderen zum Fazit sagen, welches wir nehmen sollen. Dann schmeißen wir das gleich raus. Ich lösche unten die Grafik noch raus und dann ist der Abstimmen bereit. Fazit gefällt mir beides noch nicht so richtig. Du meinst jetzt beim Fazit? Ja. Also Thomas, sein Fazit gefällt mir schon eher, aber über den ersten, zum Beispiel ersten Anstrich müsste ich nochmal nachdenken, ob das so eine klare Aussage ist, ob man die versteht. Also, ich habe jetzt die Grafik rausgenommen. Ich finde auch, dass immer ein bisschen Zeit gut tut, weil wir ja viele vier Augen oder vier Ohren Gespräche aufführen, wo man dann etwas tiefer in diese Thematik eingehen kann und dann sich oftmals Positionen erklären oder bessere Formulierungen noch ergeben daraus. Wenn du daran gedacht hast, Wischer, dass wir da mit vielen anderen hier in der Gruppe die eine Woche benötigen, um da bessere Fazits zu formulieren, bin ich bei dir. Und wir können es ja dann vielleicht nächste Woche dann eine Überarbeitung oder Vorschläge präsentieren. Also wollen wir den Artikel erstmal ohne Fazit jetzt zur Abstimmung stellen? Nee, wenn dann gleich richtig. Aber wir können uns ja einen Termin machen, dass wir das jetzt noch fertig machen irgendwie in einer kleinen Runde. Und dann. Warum wollen wir das nicht gleich machen? Ich meine, wir haben erstens Zeit und zweitens, also die Idee, das Fazit rauszulassen, finde ich auch nicht schlecht. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Ideologie wieder hier zu verbreiten, sondern Fazit zu finden. Und wenn das Fazit jetzt daran scheitert, dass die Leute hier wieder ihre Meinungen da positionieren wollen, dann würde ich es ganz rauslassen. Ah, ein Fazit bei einem Artikel ist immer gut. Ja, aber dann lass uns gleich jetzt hier über den Alternativvorschlag von Thomas reden, weil dann wegen mir können wir das nehmen und damit wäre ich happy. Es sind vier Punkte, die können wir jetzt diskutieren und dann finden wir eine Meinung. Ja. Und so wie ich die verstanden hatte, hattest du eh nur Kritik am ersten Punkt, oder? Ich habe Kritik am ersten Punkt und will das Fazit auch zusätzlich noch was anderes schreiben, weil natürlich ein Bezug zu dem Ganzen, was jetzt hier gerade gezeigt wurde, noch ganz nützlich wäre im Fazit. Na, vielleicht lesen wir das einfach mal vor, weil es ja auch aufgenommen wird. Also das Fazit, das Axel vorschlägt, besteht aus fünf Punkten. Erstens, Staatsanleihen sind eine Form der staatlichen Geldbereitstellung. Zweitens, Staatsanleihen sind das Geldvermögen der Steuerzahler. Drittens, Steuerzahler können nur mit dem Geld oder falls gespart mit dem Geldvermögen belastet sein, das die Staatsanleihen sind. Viertens, Steuerzahler können nicht mit Staatsschulden belastet sein. Fünftens, je mehr in Staatsanleihen investiert wird, desto weniger liquides Geld ist vorhanden. So, hier ist der Alternativvorschlag von Thomas Weiß aus vier Punkten. Erstens, Staatsanleihen in Banken sind eine Form der staatlichen Geldbereitstellung. Zweitens, Staatsanleihen in Privathand stellen eine staatliche garantierte Anlageform dar. Drittens, Staatsanleihen sind Geldvermögen des Privatsektors. Insbesondere wird den nachfolgenden Generationen das zu den Staatsschulden gehörende Geldvermögen mitvererbt. Viertens, je mehr in Staatsanleihen investiert wird, desto weniger liquides Geld ist vorhanden. Rudi, mach ruhig. Achso, ja. Ich habe zu dem letzten Punkt, je mehr in Staatsanleihen investiert wird, desto weniger liquides Geld ist vorhanden, ein bisschen gespaltene Meinung. Denn dieses liquide Geld ist ja vorher durch die Staatsanleihen geschaffen worden. Das ist ja eigentlich nachher dann nur noch ein Tausch. Also Geld wird reingepackt durch die Staatsanleihen, also durch den Staat und wird wieder rausgenommen durch das Investieren in Staatsanleihen. Ja, man sollte da vielleicht an der Stelle je mehr Nichtbanken in Staatsanleihen investiert. Ja, aber trotzdem ist ja schon vorher durch das Geld des Staates, also was durch die Banken halt reingekommen ist, aber das, der Staat gibt das Geld ja aus. Das heißt, es taucht dann ja in der Wirtschaft wieder auf als liquides Geld. Ja, die Frage ist weniger, so also weniger bedeutet in dem, also ist damit natürlich hier gemeint, dass es weniger ist, als wenn die Anleihen von der Nichtbank nicht gekauft worden wären. Dann wäre das Geld sozusagen noch im Umlauf, weil der Staat es ausgegeben hat und die Geldmenge wäre erhöht, weil die Zahlungsmenge. So ist es, glaube ich, gemeint. Ich meine, ja. Ja, so verstehe ich es auch und deshalb wäre der Zusatz Nichtbanken dort wichtig, damit man weiß, wer investiert. Und desto weniger ist halt schwierig, weil da hat Rudi schon recht, desto weniger ist so, klingt so, als wenn jemand das kauft, dass dann es weniger wäre, dabei wird es dann halt nur null maximal, also es wird plus minus null. So, jetzt bitte Rolf. Also es ist nicht richtig, dass alles Geld, das durch die Emission von Staatsanleihen entsteht, von dem Staat ausgegeben wird. Das kann sehr wohl zu anderen Zwecken benutzt werden. Es kann zum Beispiel dazu benutzt werden, halt gegenüber einer Zentralbank die staatlichen Verbindlichkeiten zu tilgen. Das kann auch dazu genutzt werden, Steuerminderungen durchzuführen. Also das wird nicht zwangsläufig durch den Staat ausgegeben. Der Zusammenhang ist nicht da. Aber langfristig ist es doch so. Das wird vielleicht in der direkten Aktion nicht ausgegeben, aber ob es jetzt meine Schulden irgendwo zurückzahle, das ist auch ausgegeben, Form von Ausgeben und das reduziert dann eher die Menge, Geldmenge im Zweifel auch. Also Schulden tilgen ist nicht ausgeben. Ja, das ist jetzt Wortklauberei, aber das... Nee, das ist inhaltlich was ganz anderes. Ja, auf die Geldmenge bezogen ist das Gleiche. Liquides Nein, Geld ist weniger. Nein, das also ist auch auf die Geldmenge bezogen nicht das Gleiche. Also ich weiß nicht, vielleicht also, habt ihr auch Ernst, was ganz Bestimmtes im Hinterkopf, was ihr voraussetzt, dass nämlich halt bei uns die Zentralbank, also in Deutschland, eine ganz bestimmte Rolle spielt, die in Amerika beispielsweise, in den USA als monetär souveräner Staat eine ganz andere ist. Es kommt darauf an, worauf ihr jetzt diese Aussagen bezieht. Bezieht ihr die auf Deutschland oder wie? Ja klar, der Staat emittiert Staatsanleihen, hier, hält hierfür von den aktuell 39 Bieterbanken einen Kredit. Also das kann ja wenig mit Amerika zu tun haben. Also außer dem quantitativen Unterschied, dass in Amerika nur, glaube ich, 22 Primärdealer sind, ist auch insgesamt der Ablauf dort ein bisschen anders, soweit ich weiß. Also es gibt schon Unterschiede in dem, in diesem Fed und in diesem EZB-System. Müsste ich aber jetzt auch nochmal dezidiert nachgucken. Also es ist insgesamt die Hinterlegung und die ganze Abwicklung unterscheidet sich. Um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, vielleicht könnte man das ja anders formulieren, dass man sagt, je mehr von Nichtbanken in Staatsanleihen investiert wird, umso mehr verringert sich das vorher in Umlauf gebrachte Geld wieder und es ist weniger liquides Geld vorhanden oder so. Auch der Begriff liquide ist ja so lala, ne? Weil eine Staatsanleihe als sich an sich auch als sehr liquide gilt, ne? Ich würde vielleicht sagen, liquides Zahlungsmittel, Zahlungsmittel vielleicht auch also generell Zahlungsmittel in Form von Giralgeld ist halt weg. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt die vier Punkte vom Thomas eins nach dem anderen durch und stimmen die ab, ob die jetzt hier gewünscht sind oder nicht. Ja, also ich würde jetzt mal mit dem ersten Punkt anfangen. Und aber ich weiß, wenn hier jetzt allgemein die Mehrheit ist, dass es jetzt schnell abgestimmt werden soll. Ich bin heute konfrontiert damit, ich habe den Text überhaupt noch gar nicht gelesen. Wieso die Eile? Wieso so schnell das jetzt hier durchpeitschen wollen? Naja, von Eile kann man nicht wirklich reden. Ich weiß nicht, 2012, Februar habe ich das wohl geschrieben. Also wenn du in der Zwischenzeit das im Wiki nicht gelesen hast... Klar, habe ich es, aber es ist schon ewig her und jetzt soll abgestimmt werden. Das ist halt immer was grundsätzlich anders und ich habe es halt jetzt bestimmt in 9 Monate nicht gelesen oder sowas. Naja, wenn wir es jetzt abstimmen, hast du eine Woche Zeit, es zu lesen und dann deine Meinung abzugeben. Ich finde, das ist völlig okay. Und wie gesagt, wegen mir muss das Fazit jetzt nicht rein. Wir können es auch erstmal ohne Fazit abstimmen und das Fazit gesondert nochmal in einer extra Abstimmung dann, wann immer dir es gedüngt, machen. Micha, möchtest du jetzt innerhalb der Sitzung oder nach der Sitzung in der kleinen Gruppe das Ding überarbeiten oder würdest du eher vorschlagen, dass wir uns dafür ein paar Tage Zeit nehmen? Wie war das vorhin zu verstehen, was du da gesagt hast? Ja, wir können das jetzt ruhig auch versuchen zu überarbeiten. Ich hätte damit kein Problem. Okay, dann könnt ihr das machen, wenn du dabei bist, dann habe ich keine Sorge. Ansonsten jetzt erstmal Rolf nochmal. Ja, also was wir hier machen, ist halt Textveränderungsvorschläge zu erarbeiten und abgestimmt wird das ja dann irgendwann über die Mailingliste in der AG. Insofern, wir brechen ja jetzt nichts übers Knie, indem wir uns nochmal mit dem Text beschäftigen. Das habe ich ja eben zur Klarstellung auch gesagt. Wenn da jetzt eine kleine Gruppe drin arbeitet und so weiter und das überarbeitet, dann ist das in Ordnung. Da muss ich auch nicht dabei sein. Das wäre übrigens auch in Ordnung, wenn das der Redakteur, der das ursprünglich mal geschrieben hat, alleine bearbeiten würde. Na, bin mir nicht so sicher. Also für mich auf jeden Fall. Kann mir denn jemand den ersten Anstrich da erklären? Also jeweils bei Axel und bei Thomas. Wir hören dich nicht. Ich nicht. Ja, Mist ist die richtige Bezeichnung dafür. Naja, Thomas Kritik war ja halt gerade vornehmlich an dieser ersten Aussage von Axel, Staatsanleihen sind das Geldvermögen der Steuerzahler. Und die Kritik ist berechtigt, weil das sind nicht die gleichen Mengen. Und da auf den Steuerzahler abzuheben, macht für mich auch keinen Sinn. Ja, sehe ich genauso. Ja, sehe ich auch so. Also wir könnten die Steuerzahler da komplett raushalten. Also deshalb, mir wäre es lieb, wenn wir nur noch über den Alternativvorschlag reden. Ja, wie gesagt, ja. Wenn Thomas es nicht erklären kann, muss mir jemand anderes den ersten Punkt erklären. Also ich kann natürlich dazu was sagen. Also ich interpretiere das natürlich jetzt sowohl das vom Axel als auch das vom Thomas. Aber es ist schon wahr, dass Staatsanleihen bei ihrer Erzeugung Geld erzeugen und dadurch dass der Staat dieses Geld ausgibt und deshalb im volkswirtschaftlichen Sinne eine Geldbereitstellung des Staates darstellt für die Wirtschaft oder für das System. Ja. Es erhöht die Geldmenge, wie jeder Kredit, der im Endeffekt erzeugt wird. Man könnte genauso gut sagen, wenn einer einen Hauskredit aufnimmt, ist das eine private Geldbereitstellung für die Wirtschaft, um vielleicht die Analogie zu finden. Ja, aber ist Geldbereitstellung das richtige Wort? Also Geldbereitstellung ist für mich das, was die Bank macht. Die Bank gibt das Geld aus, die stellt es bereit. Der Staat, der macht nur ein Defizit. Das ist für mich was anderes. Ja, das hängt sich an dem Wort Geldbereitstellung auf. Ich muss mal gucken, ob das wirklich ein volkswirtschaftlicher Begriff ist. Na, es geht ja im Prinzip um Credit Money Creation, also Kreditgelderzeugung. Und da gibt es der Privatsektor erzeugt zusammen mit den Banken also Kredite und der staatliche Sektor kann auch zusammen mit den Banken Kredite erzeugen. Ja, aber ja. Also Kreditgeldschöpfung, also im Englischen ist Credit Extension wäre der richtige Begriff. Ich weiß nicht, wie übersetzt wird das richtig, Matthias? Nicht mehr da, aber Credit Intention, ja. Extension. Kreditvergabe halt. Vielleicht wäre es sinnvoll für diesen Punkt, dass man einfach hinten Analogie zur privaten Welt dazu schreibt, damit es verständlicher wird. Also so nach dem Motto, Staatsanleihen in Banken sind eine Form der staatlichen Geldbereitstellung, ähnlich wie die private Kreditvergabe eine Geldbereitstellung der Privaten ist. Also auch da tue ich mir noch schwer, weil zumindest du, wie du es am Anfang erklärt hast, hätte das ja auf Axels Erklärung zugetroffen. Und jetzt hat Omas noch zusätzlich hinzugeschrieben, Staatsanleihen in Banken. So verstehe ich das dann, dass die Staatsanleihen in der Bank bleiben. Naja, im Prinzip ist ja, man ist der Versuch, hier irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Im Artikel ist es ja richtigerweise auseinandergenommen. Bei der Herausgabe der Staatsanleihen, wird Kredit und damit Geld geschöpft. Punkt. Ja, dann wäre das doch ein Satz für ein Fazit, oder nicht? Also das war jetzt für mich ein klarer Satz, der das Fazit, den Text als Fazit widerspiegelt. Das sollte ja ein Fazit machen. Schreib das doch mal in unser Mittwochspad in Zeile 110 rein, die Vorschläge. Weil das meint, das ist, was ich auch halt meinte, ne? Man muss jetzt nicht nur die vier Punkte hier, die hier stehen, schreiben, sondern es dürfen auch ruhig noch Punkte dazu kommen, die Fazit zu dem ganzen hier, zu den ganzen Grafiken und so sind. Und das, was Bunky gerade gesagt hat, war da zum Beispiel so ein Satz. Nächster Satz wäre vermutlich noch, dass in unserem EZB-System eben die Staatsanleihen durch einen bestimmten Kreis von Banken gekauft werden zunächst. Aber ist das irgendwie ein Fazit? Ja klar, ist nochmal ein Fazit ist nochmal eine Zusammenfassung des Gesagten oder des Dargestellten. Falls ich die ganzen Grafiken mir nicht angucken will, dann gehe ich zum Fazit und lese nur drei Sätze. Also das ist zumindest für mich ein Fazit. Ich weiß nicht, vielleicht sehen das andere anders. Ja, das ist, jetzt verstehe ich dich auch. Schreib das mal in 111. Paul, was machst du da? Man hört dich. Ich bin wieder da. Dann viel Spaß. Wo seid ihr gerade? Wir sind in Zeile 109 im Mittwochspad und schreiben gerade ein Fazit für den Artikel, den wir dann zur Abstimmung stellen. Gut, wunderbar. Das heißt, wir sind dann in der inhaltlichen Arbeit drin. Gut. Soll das alles noch auf die Aufnahme drauf, die Erarbeitung und das Ergebnis jetzt hier? Warum denn nicht? Ja, wegen mir gerne. Ich frage mich bloß, ob wir vielleicht noch ein paar von den Sachen, den Ankündigungen kurz vorziehen, damit ihr dann direkt ungestört das durchmachen könnt und wir quasi die Aufnahme abschließen. Das ist nur eine Frage. Also ich denke auch, dass das nicht in die Aufzeichnung der AG-Sitzung gehört. Das langweilt doch die Leute, die sich dafür interessieren. Also okay. euch hindert keiner dabei, weiter zu schreiben und schriftlich erstmal zu diskutieren. Ich habe noch, es gibt noch zwei Punkte, die wir auf der Tagesordnung haben, nach denen wir den offiziellen Teil beschließen können. Das nächste ist meine Einladung. Die Vision der Piratenpartei im Bereich Wirtschaftsgeldpolitik und Finanzpolitik weiter zu erarbeiten. Und bei den letzten Sitzungen war es sehr dürftig, was ich an Mitarbeiter erhalten habe. Jetzt ist die Frage, wer ist denn da grundsätzlich interessiert, sich neu bzw. von den Alten weiterhin einzubringen, weil allein ist das ein bisschen viel. Dann lasse ich den Tagespunkt einfach so weiter stehen und würde mich freuen, wenn sich Leute immer mal wieder die Zeit nehmen würden, einfach mal kurz auch vielleicht bloß für ein Stündchen oder so mit in der Sitzung reinzusetzen, einfach um mal zu schauen, dass wir da einfach einen guten, eine Idee formulieren, wo wir möglichst viele Leute zusammenführen können, weil ich bin auch überzeugt, dass es im Wirtschaftsbereich es tatsächlich so ist, dass wir unglaublich große Überschneidungen haben in dem, was wir erreichen wollen. Und es wäre einfach schön, wenn wir da an dieser gemeinschaftlichen Vision weiterarbeiten würden, dass sich einfach die Leute auch damit identifizieren können, auch mit dem Wortlaut davon, und nicht bloß mit einer vagen Idee, ja, wir wollen ungefähr das Gleiche. Gut, das an Appell an alle. Und dann gibt es im Top Sonstiges noch eine Ankündigung für ein morgiges Grillfest. Deswegen wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Es ist 21.44 Uhr. Ich beende den offiziellen Teil der Sitzung. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.